5. Hören. Zwei Radiomeldungen. 1. Die Hitradio Rhein-Neckar-Infobox. Die Hitradio Rhein-Neckar-Infobox. Einstein-Schule hat neue Homepage. Ab morgen könnt ihr die neue Homepage der Einstein-Schule im Internet ansehen. Die Homepage ist komplett neu gestaltet und bietet Informationen zu Themen in und um die Schule. Besonders interessant ist die Wer-weiß-was-Ecke, wo Schüler Fragen stellen können und vielleicht Antworten von anderen Schülern bekommen. Jeden Monat stellt die seit vielen Jahren aktive Video AG ein neues Video ins Netz. Das erste Video berichtet über das Schulfest im Oktober. Mit der Zeit sollen auch die besten alten Videos ins Netz. Interessant sind auch die Spiele-Ecke, Schüler empfehlen Spiele und präsentieren auch eigene Spiele, und natürlich der Einstein-Chat. Aber Achtung, wer mitmachen will, muss sich anmelden, und wer nur Quatsch macht, darf nicht mehr mitmachen. Hitradio Rhein-Neckar, hier gibt's was auf die Ohren.